Die erste Gruppe auf Spectors eigenem Plattenlabel Phyllis waren die Crystals, eine Mädchengesangsgruppe aus New York. Deren größter Erfolg war das Lied eben, He's a Rebel, eine Nummer 1 in den USA im November 1962. Das Lustige daran ist, dass just auf ihrem größten Hit die Crystals gar nicht selbst gesungen haben, sondern die Blossoms, eine Background-Vokalgruppe aus Kalifornien, zu der unter anderem Darlene Love gehörte, später unter eigenem Namen selbst eine aus dem Phil Spector-Stall. Spector wollte dieses Lied unbedingt ganz schnell herausbringen und aufnehmen, also umgekehrt, erst aufnehmen, dann herausbringen, denn er hatte gehört, dass Vicky Carr ebenfalls an ihrer Version dieses Gene Pitney-Songs dran war. Also, die Crystals waren als Sängerin irgendwo an der Ostküste, Spector mit seinen Studiomusikern in Los Angeles. Mit ihren Singles davor hatten sich die Crystals schon einen Namen gemacht, deshalb lief das Ganze also kommerziell sinnigerweise unter Crystals. Und so sangen die Blossoms unter dem Etikett eben der Crystals. Viele ihrer Lieder sind bis heute ganz bekannt. Das nächste hören wir jetzt gleich zweimal. Zuerst von ihnen selbst, Then He Kissed Me.